Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 15. Wir sprechen nicht von Händel, obwohl das, was ihr gerade hörtet, eine Aria von Händel ist, die Johannes Brahms in seinen Händel-Variationen Opus 24 variiert hat. Diese Händel-Variationen sind sein größtes Variationswerk für Klavier. Die Aria hat er fast wörtlich übernommen, nur einzelne kleine Verzierungen hinzugefügt. Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Ihr Lieben, wir befinden uns hier in Hannover im Tonstudio Tesma, einem vorzüglich ausgestatteten Tonstudio, so ein bisschen im industriellen Niemandsland im Norden Hannovers. Hannover ist die Heimatstadt von Igor Levit. Deswegen sollte Igor jetzt mal ganz kurz sagen, was das eigentlich bedeutet, hier ein halbes Heimspiel zu absolvieren. Genau, ich werde gleich so halb allergisch, wenn jemand von Hannover als industriellen Niemandsland redet. Der Norden hier. Ich weiß. Nee, es ist einfach wahnsinnig schön, hier zu sein. Es ist ja biografisch irgendwie zu Hause. Freunde leben hier, meine Familie ist hier. Nee, das ist schön, einfach hier zu sein. Diejenigen, die dieses Studio hier gebaut haben, die kenne ich auch gut persönlich, auch noch über alte Verbindungen, über Verbindungen zum Peppermint Park, wo Moose Tea arbeitet und so. Also es gibt viele, viele so Wurzeln, die ich hier geschlagen habe und die ich jetzt so merke, wenn wir hier sitzen. So finde ich es einfach schön. Du kriegst heute Abend einen niedersächsischen Staatspreis verliehen. Was hat der nochmal mit Brahms zu tun? Was hat der nochmal mit Hannover zu tun? Sag uns ein Wort dazu. Wir sind im September 2021. Genau, mir wird heute der niedersächsische Staatspreis verliehen, was mich sehr freut und berührt. Und ja, ich habe hier eine Professur in meiner alten Hochschule. Wie gesagt, das ist alles hier schon sehr, sehr wertvoll für mich. Nice to be home. Wir sprechen über Brahms, wir sprechen über die Händel-Variation, die ca. 130 Kilometer nördlich von Hannover in Hamburg-Hamm entstanden sind. Hamm, das musste ich nachgucken, war damals ein dörflicher Vorort von Hamburg mit Villen, wo Brahms zur Untermiete damals lebte. Heute ist das natürlich längst Innenstadtbezirk an der Seite der Alster. Brahms kam zurück aus Detmold, wo er 2 Jahre gearbeitet hatte am Hof und ließ sich dann in Hamburg wieder nieder, also seiner eigenen Heimatstadt, und komponierte eine ganze Reihe von Variationen, darunter auch die Händel-Variation. Bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, Brahms und sein Klavierwerk, was ist das für dich für eine Beziehung? Es ist ganz eigenartig. Also das Brahmsche Klavierwerk ist eines, das ich sehr liebe, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, das jetzt auch durch mein Unterrichten wieder irgendwie in meinen Fokus rückt. Aber anders als die Brahmsche Kammermusik, wo das Klavier drin vorkommt, also die Violinsonaten, Cellosonaten, Trios, Quartette, das Quintett, viele Lieder. Und auch anders als seine Klavierkonzerte ist das Klavier-Solo-Repertoire mit 1-2 Ausnahmen eigentlich nie Teil meines Konzertrepertoires gewesen. Ich weiß gar nicht, weshalb. Ist einfach so passiert. Und es ist aber ein Werk, das mir sehr nah ist. Und diese Händel-Variationen, über die wir jetzt reden, gehören zu den 1, 2, 3, 4 Werken aus dem Klavierrepertoire, mit dem ich in meinem Leben beinahe traumatische Erlebnisse verbinde. Das andere Stück, was ein Albtraum für mich war, leider, oder zu einem Albtraum für mich wurde, sind Sergei Rachmaninows Corelli-Variationen. Das wird ein Thema für uns sein in einer der nächsten Folgen. Aber die Händel-Variation habe ich als Student versucht zu erarbeiten. Und aus vielen verschiedenen Gründen bin ich daran gescheitert. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte zu viel, zu schnell, und mein damaliger Lehrer hat mir nicht wirklich geholfen. Also das war ein, mal gucken, ob man das im Öffentlich-Rechtlichen sagen darf, aber das war damals ein künstlerischer Clusterfuck vor dem Herrn. Also das war wirklich schlimm, leider. Ein Stück, das ich sehr geliebt habe und einfach nicht spielen konnte. Gibt es noch die Stelle, an die du dich erinnerst, wo du sagst, hier ging es schief, oder? Es gab nicht die eine Stelle, genauso wie es bei den Corelli-Variationen nicht die eine Stelle gab, genauso wie es bei Mozarts A-Moll-Rondo nicht die eine Stelle gab, sondern grundsätzlich hat das einfach nicht sein sollen und wollen. Dabei ist das so ein heiteres Stück, so ein helles Stück. Über die Tonart B-Dur bei Brahms können wir uns vielleicht gleich noch unterhalten. Gibst du uns einen ersten Eindruck von der klanglichen Anmut dieses Stücks, das ja eigentlich von Händel stammt, nicht wahr? Ja. und so weiter. Händel-Variationen, die erste Variation, hier setzt Brahms ein. Zuvor war das eine Aria aus einer Suite von Händel. Ich habe nachgelesen, sie ist 1733 in London bei Walsh in einem Raubdruck veröffentlicht worden. Das war also eigentlich eine Zusammenstellung verschiedener händelscher Cembalo-Sätze, muss man ja sagen. Dieser Cembalo-Gestus ist da noch sehr deutlich erkennbar, sehr deutlich, oder? Ja. Brahms hat das im Grunde wörtlich übernommen, hat aus Pralltrillern richtige Triller gemacht und solche Dinge, aber im Grunde genommen ist das genau das Thema. Es gibt da diese Grace Notes, diese vielen kleinen Verzierungen, genau. Du spielst es ja auch entsprechend grazil. Genau. Diese Geschichten. Und Brahms, in der vorherigen Folge sprachen wir ja über Robert Schumanns Geistervariationen, eine Art des Variierens, wo das Thema eigentlich nicht verändert wird. Hier schreibt Brahms einfach Vollblutvariation. Hier wird das Thema verändert, es wird erweitert, es wird einfach variiert. Die Harmonie bleibt die gleiche, aber es kommen tänzerische, nachdenkliche. Resolute Variationen. Es sind unglaublich viele Charaktere, sehr melancholische. Das ist ein unglaublich buntes Werk, Musik. Was ich ja so faszinierend finde, ist, wie schnell Brahms sich dieses sehr von seiner Zeit und auch seiner Ausdruckswelt eigentlich doch weit entfernte Thema sofort zu eigen macht. Wie er also es hinbekommt, diese Brücke zu schlagen zwischen Hochbarock und Hochromantik, wenn man genau. So möchte. Wir können das bestimmt gleich noch ein bisschen vertiefen. Wenn du noch mal ganz zu Anfang in der Aria zeigen magst, Brahms hat ja immer diese Spezialität, dass er mit sehr elementaren Minimotiven arbeitet. Da, da, da, in der Oberstimme und da, da, da, also eine Wechselnote. Da. Und im Bass ist es umgekehrt. Genau. Genau. Wenn du jetzt die erste Variation nimmst, da ist genau dieses... Genau. Zweite Variation ja auch wieder. Genau. Tida. Genau. Also während es unglaublich farbig und sehr assoziativ wirkt, ist es halt sehr planmäßig und sehr, sehr konstruktiv sehr genau letzten Endes gemacht. Es gibt eine Variation, die ich sehr, sehr liebe. Es ist gleich die sechste. Ein Kanon. Der was sehr Fahles hat. Ich muss immer denken an eine der drei großen Moll-Variationen aus Beethovens Diabelli. Zum Schluss. Die einen ähnlichen Tonfall hat. Thank you. Brahms. Also er hat dieses kanonische Motiv dann auch gleichzeitig nochmal umgedreht. Also genau. Die kleinen Künste werden ziemlich verborgen im Text. Überhaupt ist es pianistisch so, dass uns Variationen begegnen, die nah sind an Beethovens Diabelli. Wir erinnern uns, es gibt bei Beethoven eine ganz wunderbare... So was Tänzerisches. Bei Brahms kommt plötzlich das... Eigentlich doch mal spielen. Also Brahms arbeitet auch, wie du schon sagtest, mit rudimentären Ideen eigentlich. Ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber wenn man sieht, was er daraus macht. Also häufig muss ich, wie gesagt, an Beethovens Diabelli denken, an all das, was da pianistisch schon drin ist, was dann Brahms auch verwendet, vielleicht sogar weniger fortschrittlich als Beethoven, aber halt nah. Inwiefern weniger fortschrittlich? Naja, Beethovens Mut und die Neuartigkeit der Diabelli-Variation ist natürlich so extrem. Die Händel-Variationen sind ein großartiges Werk. Großartig und es ist virtuos und es ist aufbrausend und es ist bunt und inspiriert und ein unglaublich tolles Stück. Aber was passiert da Neues wirklich, was es pianistisch nicht schon gegeben hat, das weiß ich nicht. Diabelli-Variation ist ja eine Ansammlung von Neuartigen, was es vorher nicht gab. Obwohl es da auch Bezugnahmen auf Bach gibt und auf Händel, wie wir festgestellt haben. Ja, aber in der Extreme, so ist mir das nicht bekannt vorher. Aber trifft das auf Brahms dann insgesamt als kompositorische Gestalt zu? Nein, glaube ich nicht. Also Brahms Paganini-Variationen sind schon eine pianistische Neuerung, meiner Meinung nach. Natürlich inspiriert von dem, was Schumann gemacht hat, was Liszt gemacht hat, was auch Beethoven gemacht hat. Aber die Paganini-Variationen sind, glaube ich, schon so fürs pianistische, gestalterische ziemlich revolutionär. Ich weiß nicht, ob die Händel-Variationen revolutionär sind. Müssen sie auch gar nicht sein. Wollen sie vielleicht auch gar nicht sein. Wollen sie vielleicht auch also gar nicht sein. Also es gibt zu der Zeit ja eine ganze Reihe von Briefäußerungen von Brahms über das Variieren überhaupt. Das ist vielleicht ganz interessant in unserem Zusammenhang, dass er sagt, man hat eigentlich früher immer über Themen gewühlt. Man hat Fantasievariationen geschrieben. Man müsste eigentlich dieses Material sehr viel strikter behandeln. Vom Bass ausgehen, wie es im Barock der Fall war, beziehungsweise von einem harmonischen, rhythmischen Gerüst. Deswegen passt natürlich dieses Thema ganz gut. Vielleicht kommen wir einmal kurz nochmal zurück, wie dieses Thema aufgebaut ist. Denn es hat eine Regelmäßigkeit, die ja extrem ist im Grunde genommen, oder? Vier Takte, Vordersatz. Genau. Wiederholung. Und wir kommen wieder zum Beginn. Also einfachste Struktur. Sehr klare Wiedererkennbarkeit auch, oder? So, genau. Dass man erste Variation. Es wird variiert und es ist virtuos, aber die harmonische Struktur ist eigentlich sehr, sehr einfach. Das ist der Anlass, dann tatsächliche Charaktervariationen eigentlich genau. Auch zu schreiben, da wo du eben warst, mit dem rhythmischen Motiv, also diesen Art Dactylus, bam, bam, bam, bam, ja. Bam, ist man eigentlich in so einer Jagdatmosphäre eigentlich genau. Auch drin. Genau. Es gibt noch eine zweite davon, die Nummer 8 ist ja dann nochmal auf diesem Rhythmus, weil er ja doch immer Variationen zusammenfasst. 7 und 8 bilden ja ein Paar im Grunde genommen. Hier ist es ganz, vielleicht magst du das einmal langsamer machen, den zweiten Teil. Ganz interessant, dass ja Oberstimme, Unterstimme wird und genau, umgekehrt. Also Oberstimme. Und jetzt dreht sich das um in die Daumenmelodie. Etwas, wir sprachen in einer anderen Folge darüber, eine Thalbergsche, Listsche Erfindung, diese Daumenmelodie. Kommt eine große, beinahe kathedralhafte Variation. Also wir sehen, wie du sagtest das ja gerade, es ist ein wirkliches Charakterwerk, es sind tatsächliche Charaktervariationen. Hier ist das ja verrückt mit den Halbtönen immer dazwischen, also der sogenannten Chromatik, würde man sagen, genau. Und den starken dynamischen Kontrasten, immer B-Moll und dann D-Dur, genau, sehr hart gegeneinander gestellt, gell? Genau. Das ist eigentlich der Aufbau genau. Der Variation, und dann später wird es wieder tänzerische. Weiter. Ich habe es seit 20 Jahren nicht mehr angerührt. Da wäre es ganz reizvoll, mal zu zeigen, wie trotz dieser Wechsel durch die Lagen die Melodie Randtöne eigentlich immer noch erkennbar. Ist doch verrückt, oder? Die gleichen Töne. Genau. Alles bleibt gleich. Variations-Podcast mit Anselm Czubinski. Nein. Das ist doch irgendwie mit der beste Beweis für die Faszination dieses Forums, wenn man so möchte, dass hier so spielerisch und mit so einer eigentlich fast spitzbübischen Fantasie was so Kluges und so auch so Konsequentes eigentlich gemacht wird, oder? Wahnsinn. Also wir könnten jetzt Variation für Variation durchgehen, aber müssen wir vielleicht gar nicht. Nein, aber es gibt eine Zentralachse, das ist Largamente, ma non più, also groß, langsam, aber nicht mehr als das. Genau. Das ist nochmal... Ähnliches Stück, dann aber in Dur, schrieb Brahms gleich im nächsten Opus, nämlich 25 in seinem berühmten G-Moll-Streich, Klavierquartett. In einem ähnlichen Gestus. Naja, und das G-Moll-Klavierquartett hat dieses Alla Zingarese, also im... wie man früher gesagt hätte, Zigeunerstil, Finale. Ja. Und diese ungarisierenden Tonfälle gibt es ja zum Beispiel am Ende des Takt 4 hier auch mit den übermäßigen Schritten. Genau. Und dann. Genau. Nur um dann, und die nachfolgende Variation ist ein pianistischer Albtraum. Wollen wir ganz kurz hier verweilen? Ich will dich aber jetzt nicht bremsen in deinem Fluge. Hier ist es ja wirklich eigentlich so ein Klischee, dieses Primasch, dieses Geigers, der aufspielt zur Hochzeit oder sowas und der genau diese schmalzigen Vorhalte und... Genau. Nichts an der Variation ist ja tragisch oder dramatisch, sondern es ist einfach, ja, es ist... Auch diese linke Hand... Jetzt... gab es auch in den ungarischen Tänzen bei, das hat bei doch, Brahms. Diese linke Hand, das hat doch was Parodistisches. Fast genau. Oder? Könnte man, wie im 17. ungarischen Tanz. Falsche Tonart, Entschuldigung. Aber weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. War, das ist ja alles sehr, sehr nah. Gibt es auch bei Liszt in den ungarischen Rhapsodien. Zweite ungarische Rhapsodie, also da gibt es... Wir spielen großes Gefühl auch irgendwo. Wir spielen sehr, sehr großes Gefühl. Hier, ihr Lieben, kommt die Preisfrage an Igor Levit heute am 13. September hier im Studio Tesma. Muss man ein Verstellungskünstler sein, um gut zu variieren im Leben und in der Musik? Schad nix. Schad nix. Nein, ich meine, es gibt ja hier ein unglaubliches Rollenspiel. Und Brahms, der Typ, der später diesen Bart sich zulegte und immer so seriös tat mit seinen Zigarren und so weiter, ist ja wirklich ein sehr witziger und eigentlich auch irre schneller und agiler Verstellungskünstler hier in diesem. Beziehungsweise sind ja auch alles Facetten seiner eigenen Persönlichkeit sicherlich. Er hat mit Josef Joachim und Regine und so weiter die Touren gemacht. Er kannte diese Musik, die man damals für ungarisch hielt, obwohl sie ja damals schon stilisierte, pseudo-ungarische Musik irgendwo auch war. Aber das hat er ja alles gehabt, oder? Genau. Und dann kommt die nächste Variation, Variation 14. Das ist ein totaler pianistischer Albtraum. Da habe ich aber auch jetzt gerade keine Lust drauf. Aber würdest du uns die Ingredienzien, die Bestandteile dieses Albtraums ganz kurz als Klavierlein? Sechstläufe, ich hasse Doppelgriffe. Also es sind sehr, sehr schnelle Sechstabgänge und dazu in der linken Hand gebrochene Oktaven. Wieder etwas, was uns schon in den Diabelli-Variationen von Beethoven begegnete. Und was aber bei Beethoven klingt wie eine Mischung zwischen Boogie-Woogie und Feuerwehrtrillern, ist eben hier ein ja, wie würdest du es bezeichnen? Also ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ich meine, das ist halt unglaublich beeindruckend, wenn man sich vorstellt, genau. Brahms selbst hat dieses Stück, wenn ich richtig gelesen habe, 24 Mal mindestens in Konzerten auf Tour gespielt. Er hatte große Erfolge damit. Das war so ein bisschen ein Paradestück für ihn. Also so gut spielt er auch wirklich Klavier in der Zeit. Und dann gab es ja dieses Treffen mit Wagner 1862 in Wien und Wagner hat gesagt, nachdem sein Tristan nach 77 Proben die Produktion einfach abgesagt wurde, hat gesagt, Brahms will jetzt nicht mal zu Besuch kommen. Und dann haben die so ein bisschen Konversation gemacht, angeblich unter Zeugen. Alle wollten so wissen, was reden die beiden großen Meister. Und dann hat Brahms sich hingesetzt und hat dieses Stück gespielt und Wagner soll wohl gesagt haben, das kann man mit den alten Formen noch machen, wenn man sie zu handhaben versteht. Was ganz interessant ist, weil ja Wagner sich als Zukunftsmusiker begriff und Brahms immer eher so als Reaktionär abtat, aber gleichzeitig natürlich in der Zeit an seinen Meistersängern arbeitete, die sich mit diesen alten Formen auch beschäftigten. Genau. Und insofern ist das natürlich schon auch ein Lehrwerk. Genau, das ist ein pianistisches Lehrwerk. Es sehr, sehr viel wird verarbeitet, immer wieder Doppelgriffe. Und so weiter. Also das ist auch wieder eine absolute Zurschaustellung des pianistisch Möglichen. Es gibt wieder barocke Tanzsätze. und so weiter. Die Charakterstücke. Das ist so ein bisschen Siciliano, wirklich richtig genau. Barocke, 12-Achtel-Betonung. Genau. Ja. Danach Variation 20, sehr chromatisch, sehr halbtönig. Sehr. Aber egal, ich behaupte einfach, egal wie finst und dunkel teils Variationen klingen, das Werk verlässt eigentlich nie so eine heitere, spielerische Note. Ist hier vielleicht mal schön zu zeigen, wie Brahms am Klavier klingt. Es gibt doch diesen sehr typischen und sehr unverkennbaren Brahms-Sound, oder? Genau, sehr, Sound, sehr basslastig. Sehr dicht. Sehr cremig, kann man so sagen. Wie kann man sagen? Cremig. Vergrämt im Sinne von? Cremig, creme. Ach, cremig. Ich habe cremig, ich dachte von Gram im nein, Sinne nein, von nein, cremig. Cremig, ja. Ja. Sahnig. Sahnig, ja. Genau, also jetzt nicht irgendwie low carb oder sowas, meinst du jetzt? Low fat. Wie war diese Werbung? Ich will so bleiben, oder? Sahne, Joghurt, Sahne. Egal. Naja, dahinter verbirgt sich ja auch ein Thema, weil es ist ja doch eine große Sinnlichkeit darin, die unglaublich, ja. Nicht unbedingt zur Schau gestellt wird, aber doch durch alle Poren kommt, oder? Alle Poren kommt. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht jede Variation einzeln besprechen und am Ende kommt es zu einer Fuge. Du würdest aber schon noch uns ein paar Kostproben geben. Es macht so Spaß. Guck mal, also es gibt hier natürlich die Musette. Du selber spielen. Ich habe seit 20 Jahren nicht angerührt. Nochmal. Versprochen. Liebe Freundinnen und Freunde der Klaviermusik und von Igor Levits Kunst, wir haben es gerade erfahren, also dieser abgebrochene Versuch war vor 20 Jahren, da warst du nach Adam Riese 14 Jahre alt. Ja. Du wolltest damals dieses Stück spielen und dann hat es damals Stück nicht geklappt und ja. Deswegen hältst du das für eine Niederlage. Ich meine, genau. Nicht jeder Pianist möchte mit 14 schon die Händel-Variation spielen, oder? Es war eine Niederlage. Gibt welche, die... Ah, stopp, aber... Wir reden über, ich will nicht über meine Niederlagen reden. Nein, das haben wir jetzt erledigt. Nein, wir wollen über Variationen auch als Zyklus reden. Sorry, ja. Da muss ich drauf bestehen. Hier 25 Variationen, das ist lang, das ist viel. Ja. Wie kriegt man es hin, dass das nicht eine Nebeneinanderstellung von beliebigen Ideen ist, ach, sondern häufig, dass daraus eine dramaturgische Spannung entsteht? Ich will das Brahms nicht. Hat da schon ein paar Tricks drauf. Ja, aber ich will das jetzt nicht überdramatisieren. Also es gibt Werke, die dir dabei helfen, dass es schon nicht langweilig wird. Ja? Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Dieses Stück ist so bunt und ist so abwechslungsreich. Also du müsstest schon echt so ein extra Depp sein, um mit so einem Werk zu langweilen. Da gibt es anderes. Also ich glaube, die Gefahr wäre zum Beispiel bei den Geistervariationen eine viel größere. Wie machst du das? Wie hältst du das? Das ist ein Stück, das eigentlich sich nicht wirklich fortbewegt, dich trotzdem zieht. Ich meinte jetzt eigentlich, wie macht er, ach Johannes, so. Das? Ach so. Weil auch der Johannes. Weil der Johannes ja tatsächlich hingeht, immer mal wieder Variationen paart, also zu Zweiergruppen zusammenstellt. Vielleicht würdest du das nochmal einmal uns ganz kurz vorführen. Es gibt die Variationen 5 und 6, die sich entsprechen. Es gibt die Variationen 7 und 8, die sich entsprechen. Und dann gibt es das, was du eben gerade im Schnelldurchlauf gemacht hast, nach dieser Musette-Variation 22, eine Steigerung, die wirklich in die Fuge führt. Nur, dass man so ein bisschen versteht. Genau, also 5 und 6 sind ein Paar. Sechs nimmt das gleiche Thema, ne? Genau. Genau. Wir sind von dem B nicht weggegangen, aber eben in die Moll-Variante B-Moll gekommen. Dann haben dann hatten wir eben zum Schluss das, was ich gerade ein bisschen angespielt habe. Ich mache es mal langsam. Diese Musette, nur ganz kurz noch, ist ja wirklich als Ruhepunkt und als... Du meinst die... Ja. Genau. Es gibt eine ganz tolle Schönberg-Musette in der Suite Opus 25. Die hat so einen ähnlichen... Was für ein Instrument? Es ist schon ein Glockenspiel, was dabei eigentlich imitiert wird, oder? Ja. Auch diese absolute harmonische Starrheit, auf der das... Und dann kommen eben diese sehr, sehr, sehr komplizierten, pianistisch komplizierten Variationen 23 und 24. Ich mach's mal langsam. Die Grundidee ist der Triole. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Und dann wird die Triole variiert, indem sie zu 16 wird, aber dieser 12-Achtel-Takt bleibt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also eigentlich eine auskomponierte Beschleunigung. Ohne dass sich das Tempo beschleunigt, beschleunigen sich die Tonwerte. Aus Achteltriolen werden Sechzehntel. Und die Musik nimmt buchstäblich Fahrt auf. Hat man den Eindruck, dass Brahms doch weg möchte von dem Thema? Also dieses Thema ist denkbar weit entfernt jetzt auch in seiner ganzen Klanglichkeit, oder? Dieses Cembalo. Aber ich glaube, vor allen Dingen merkt man, dass Brahms einer Gesamtdramaturgie folgt. Also das ist ganz eindeutig der pianistische Höhepunkt des Werkes, sind die letzten drei Variationen vor der Fuge. So, der wusste schon um seinen Effekt. Das stürmt und stürmt und bricht dann in die 25. aus. Das müsstest du uns einmal in welchem Tempo auch immer... Großes Feiern, ganz, ganz große Geste. Und dann kommen wir, sechster Versuch, endlich zur Fuge. Mit einem ein bisschen eigenartigen, vielleicht auch ein bisschen rudimentären Thema. Das ist aber diese Wechselnote, von der wir es so einfach halten. Es ist eigentlich nicht wirklich eine Fuge, weil irgendwann schreibt er nur noch parallel laufende Töne. Also es ist, gibt dann natürlich schon Umkehrung, Vergrößerung, alle möglichen Chicanen. Bei Beethoven würde das heißen Fuge mit einigen Freiheiten. Alcune licenze. Genau. Warum muss jetzt bei Brahms so ein Variationszyklus mit einer Fuge enden? Ich glaube, es ist ein bisschen Tradition. Also es gab es ja vorher Variationen immer wieder mit Fugen. Ich glaube, in diesem Fall ist es eine Verneigung vor dem Barocken. Nun sind es Händel-Variationen. Bei Max Regers großen Bach-Variationen ist es auch eine Fuge am Ende. Bei Regers großen Telemann-Variationen, die ähnlich in der Anlage sind wie die Händel-Variationen, gleiche Tonarten. beinahe gleiche Harmonie. Ist es auch eine Fuge, eine viel kunstvollere als diese, aber ich glaube, wobei man von Reger ja immer gesagt hat, er überbramse sein Vorbild, gell? Also dass er das noch weiter treibt. Genau. Und hier ist es eben als Höhepunkt eine groß angelegte, sehr virtuose, sehr pompöse Fuge auch am Ende mit und ich meine, also es gibt wenig Unfugenhafteres als das. Nichts daran ist mehr Kontrapunkt. Es ist einfach nur noch großes Feiern. Enden die Telemann-Variation ist in. Also in einem ähnlichen Gestus. Und ja, das ist einfach ein würdiger, pompöser Schluss eines auch nicht ganz unpompösen Stücks. Und wo sind wir da jetzt, wenn man so will, in der Variationengeschichte 1861? Natürlich voll im Konzertleben. Wir sind natürlich voll im klaviervirtuosen Leben, beeindruckenden Ich-Sagens auf der Bühne. Schaut mal, was ich kann. Na, ich dachte gerade, dass du an die Diabelli-Variation erinnertest und sagtest, da ist so vieles neu. Hier ist auch einiges neu, aber tatsächlich ist natürlich auch was sehr Historistisches zu spüren, dieses sich Zurückwenden, die dauerhafte Musik, wie Brahms immer gesagt genau. hat. Was kann jetzt eigentlich nach den großen Meistern noch Bestand haben und welche Solidität muss das haben, oder? Genau. Nein, es ist ein großer, großer Spaß, dieses Stück. Große Freude. Auch das hat mit Clara Schumann zu tun. Clara Schumann war die Widmungsträgerin dieses Stücks. Und Brahms hat ihr geschrieben, ja, ich habe dir Variationen zum Geburtstag gemacht. Das war im September 1861. Und als sie es dann spielte, bei der Uraufführung, glaube ich, im Dezember 1861, hat er gesagt, ja, er kann das Stück eigentlich gar nicht mehr hören und er kann damit sowieso nichts mehr anfangen. Und sie hat gesagt, sie war so gekränkt, weil sie habe wirklich mit Angst und Stress dieses Stück gelernt und dann aufgeführt. Und er hat sich so distanziert darüber geäußert, hat sich es dann aber selbst zu eigen gemacht. Genau. Da ist Brahms natürlich irgendwie auch immer ein kleines bisschen Rätsel. So das sind waren wir Menschen. Zwei Folgen zum Thema Variationen für Clara Schumann, nicht wahr? Genau, hintereinander. Und so verschieden sie sind. Die nächste Folge, wir sprechen, Igor, sag du es. Über Max Regers großes Opus Magnum, so nannte er das auch selbst, seine großen Variationen Opus 81 über ein Thema von Johann Sebastian Bach. Befinden wir uns mit den Variationen eigentlich in einem sehr deutschen musikalischen Gebiet? Woran liegt das eigentlich? Naja, also sehr deutsch war Frederik Czewski nicht, aber wir haben es uns auch so ausgesucht. Aber die große Geschichte der Variationszyklen mit dem ist Anspruch, größere Werke daraus zu generieren, sehr deutschsprachige, ist ja. offensichtlich eine sehr deutschsprachige. Ja. Wir werden dem auf den Grund gehen. Nächstes Mal Variation Alles wird anders, Max Reger mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Tschüss. Ciao. Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic. Aufgenommen wurde diese Folge am 13. September 2021 im Studio Tesma in Hannover von Ole Bunke. Mischung und Produktion Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Produktionsleitung Florian Scheirer. Redaktion Bernhard Neuhoff.